In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Das ist der Labercast, die Sendung, die euch glücklich macht. Das hätte ich nie gedacht. Das ist der Labercast und der Labercast bin ich. Und ich bin gerade auf einem Höllenritt unterwegs. Und zwar, wie ich gerade gesehen habe, auf einer Straße, wo noch der Eichenprozessionsspinner unterwegs und aktiv ist. Deswegen gucke ich hier von Baum zu Baum, ob das eine Eiche ist und ob da Zeugs unterwegs ist. Denn dann würde ich ja eventuell ausfallen als Betreuungsperson meiner kleinen Tochter. Und das wäre gar nicht gut. Aber bislang sehe ich hier nichts. Obwohl, es ist aber auch gerade windig. Also, ne? Was tut man nicht alles, um ein wenig Spannung in seine Sendung zu bekommen? Ja, Sendung sage ich. Denn es gibt ja einen anderen Podcast, der sagt, alles andere sind Podcasts. Aber irgendwie ergibt doch diese Redewendung nur Sinn, wenn man seine eigene Sendung nicht Podcast nennt, oder? Oder man sagt nur, als ob man halt mehr als ein Podcast, aber durchaus auch ein Podcast ist. Dann geht das auch wieder. Aber ich mache ja einen Labercast und ich sollte mir angewöhnen, zu sagen, das ist ein Labercast und das ist kein Podcast. Weil eigentlich hat das ja auch mit iPods nichts am Hut. Und das Einzige, was ich gerade hier aus dem Weg gehen muss, sind kleine Kinder, die auf dem Bauch hier skateboarden in langsamer Geschwindigkeit. Wie schön, ich bin ja auch der Einzige, ich glaube der Erste, der sowas wie einen Podcast macht in meiner Heimatstadt. Und schwupps bin ich auch schon wieder raus aus der Gefahrenzone, glaube ich zumindest. Windig ist es ein bisschen heute. An einem Dienstag im September, dem letzten September-Dienstag des Jahres 2019. Wie so viele Dinge oftmals letztmalig sind, so ist auch der Dienstag ein letzterer im Dezember. Und ich fand es ein bisschen immer als Handicap. Ich ähme übrigens auch, lieber Flusskiesel. Ich spreche sogar Flusskiesel nicht richtig aus. Ja, ich ähme, wie gesagt, auch. Und das mit den Ämmen ist so, ich glaube, wenn man Interviews führt oder wenn man eine sachliche Argumentation führt, dann ist es hilfreich, nicht so viel zu ämmen. Dann wird ja deutlich, dass man die Grammatik nicht so gut versteht, wenn man weil statt denn verwendet, wenn denn gefordert ist und einen Hauptsatz einleitet, weil ja einen Nebensatz einleitet. Das ist so ein Ding. Das andere ist, wenn man eine spontane Aufnahme macht zum Beispiel oder eine spontane Meinungsbekundung, kann es eben durchaus sein, dass solche Äs eigentlich ganz sympathisch klingen. Dass man so die Fehlbarkeit des eigenen Redens, Agierens auch dokumentiert. Und nicht vorgibt, man würde das immer so perfekt runternudeln. Und man beweist sich sozusagen im Augenblick und wirkt dem entgegen, dass es einfach dann auch viel zu perfekt wird, wenn man keine Äs macht. Wobei ich hier gerade ein bisschen schummle, indem ich dauernd auf die Pause-Taste drücke. Und hier ist wieder ein Haus neu. Der Tierarzt hat eine neue Fassade. Ja, gerade muss ich noch Bekannte grüßen, die mir entgegengekommen sind. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt immer hierher fahren. Jahrelang nie hier gesehen, heute Abend hängen. Und ja, ich war gerade beim perfekten Reden, darum ging es mir gar nicht. Also ich muss ein bisschen Pause machen, weil die Gedanken nicht so schnell kommen, wie man das gerne hätte. Und dann hast du lange Pausen im Podcast. Und das ist auch wieder ein bisschen doof. einerseits. Andererseits, ja, weil wenn du hier unterwegs bist, im Gegensatz zum Auto, hast du ja doch ein bisschen Fremdschämen im Moment, dass Leute dich blöd angucken, weil du gerade doof rumlaberst. Andererseits musste ich gerade zwei Dödeln ausweichen, die glauben, weil sie Fußgänger sind, könnten sie einfach so über die Straße latschen. Also, blödes Verhalten ist auch wild gemischt unter die unterschiedlichen Teilnehmer im Straßenverkehr. Und schwuppdiwupps bin ich im Büro. Heute Abend beehre ich den Stadtjugendring noch einmal. Oder ein weiteres Mal. Und stelle fest, dass ich noch gar nichts gesagt habe zu dem heutigen Tag. Also was ich eben noch sagen wollte, wenn man Fahrrad fährt, ist es im Gegensatz zum Autofahren nicht so, dass man da geneigt ist, dauernd irgendwie so ins Mikrofon zu brüllen, aber zwischendurch kann man da auch was ablassen. Es guckt einem nicht immer einer dazu und man muss ja nicht durch die vollgepackte Fußgängerzone rennen. Und insofern kann man das zwischendurch durchaus mal anmachen. Das ist im Grunde eine Memo an mich selber, dass ich das durchaus mal machen könnte, sodass ich dann nicht immer abends da sitze und halt immer ein wenig Verhalten etwas von mir gebe, was auch ein bisschen langweilig vielleicht sein könnte. So finde ich das zumindest. Wobei man seine eigenen Folgen, finde ich, ja immer sowieso langweilig findet, weil man weiß, was man geredet hat. Wir sind gerade wieder in Ippenbüren, dort, wo es außer mir, glaube ich, keinen Podcast gibt, um die Eltern wieder zu besuchen, denn die Königin hat noch ein paar Tage freie Zeit und kann während der Woche hier mitkommen, um sie zu besuchen, und das nutzen wir gerne. Ich glaube, wir haben das grob geplant, dass wir das machen. Ich hatte irgendwie aber auch gedacht, dass wir das länger machen, also vielleicht mal eine Woche. Und das haben wir irgendwie nicht hingekriegt, aber wir haben sozusagen ist auch so ein Wort, was ich eigentlich auch nicht mehr so oft sagen wollte, da braucht es noch etwas Anstrengung, um das zu eliminieren. Also was ich sagen wollte, wir haben einen gewissen Alltag, oder die Kleine hat halt vor allen Dingen einen gewissen Alltag in Düsseldorf. Und da bricht man dann doch nicht so dauernd gerne raus, wenn man sozusagen was zu tun hat. Ganz schlimmes Füllwort. Das bedeutet überhaupt nichts. Man sagt Dinge halt auf die Art, wie man sie sagt. Und das Wort sozusagen entschuldigt überhaupt nichts. Brrr. Passend dazu, dass ich gerade im Stadtjugendring bin, habe ich auch heute wir haben für die Kurze den Stadtjugendring Gutschein im Babyhaus in Büren ausgegeben. Haben uns Sachen angeguckt und wenig gefunden, was uns wirklich gefallen hätte, aber sie hat so einen Lerntrinkbecher jetzt bekommen und den braucht man ja schon in neu, den kauft man sich ja nicht unbedingt in gebraucht. Das wollten wir eigentlich auch haben. Ein Büchlein, glaube ich. Und? Was war das noch? Das habe ich nicht ausgesucht, glaube ich. Das hat die Königin ausgesucht. Was haben wir noch gekauft? Weiß ich nicht. Der Trinkbecher war irgendwas, was 20 Euro gekostet hat. Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Nun gut. Hier gab es keine großartigen Aufregerthemen, außer meine Tante regt sich gerade auf, weil sie quasi an der Tür Bücher gekauft hat. Also, aber Leute, die vorher angerufen haben, und dann scheint das irgendwie anders zu sein, dann scheint das okay zu sein. Und sie hat richtig ordentlich Kohle da bezahlt. Also das ist schon ein bisschen mehr als grenzwertig, aber sie soll sich halt nicht ärgern, finde ich, weil die Dame ist über 80 und hat geldmäßig eigentlich keine Sorgen, und dann wenn man mal einen Fehler macht, der ordentlich viel Kohle kostet, dann ist das halt so und peng. Ist zwar irgendwie Geld, was eventuell schnell flöten ist, aber wenn sie das in Zukunft hinkriegt, das nicht mehr zu machen, dann ist das verzeihbar und da muss man halt einfach nur grundsätzlich halt sagen, ich gehe an Telefonnummern nicht dran, die ich nicht kenne und öffne Leuten nicht die Tür, lasse sie nicht rein, die ich auch nicht kenne. Viel schlimmer finde ich das jetzt überhaupt nicht, während sie sich halt doch sehr ärgert und das seit Wochen. Und das finde ich halt überflüssig, dass man sich selber dann so lange ärgert. Der Bevollmächtigte für ihre Konten hat, glaube ich, dann eingeleitet, dass jetzt ein Anwalt sich der Sache annimmt. Ich finde das richtig, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas von kommt, weil die Dame ist noch nicht entmündigt worden und insofern. Was sie weiterhin gemacht hat, ist irgendwie mir Geld überwiesen auf irgendein Konto, das ich nicht kenne, das mir aber irgendwie zugeordnet ist. Das habe ich heute erfahren bei der zuständigen Bank. Die zwei Zweigstellen, also eine Hauptfiliale und eine Zweigstelle hat. Die Hauptfiliale hat, also die Dame dort hat es nicht bekommen, irgendwas mir zu sagen, was da an Konten da ist und so. Und in der Nebenstelle in Laggenbeck, schöne Grüße nach Laggenbeck, die hat es innerhalb von einer Minute, konnte die mir sagen, was Sache ist. Also manchmal kann man einfach mal in die nächste Filiale gehen und da die gleiche Frage nochmal stellen. Und dann, hat man eine Chance, dass man dort eine bessere Antwort bekommt. Ja, und da ist ein bisschen Geld drauf, aber irgendwie auch nicht so viel Geld drauf, wie man erwarten könnte, wenn sie jahrzehntelang dort eingezahlt hat, wie sie das auch denkt. Und insofern haben wir da noch ein gewisses Rätsel zu lösen. Und da ich auch dieses Sparbuch nicht habe, werden wir auch das Rätsel noch versuchen zu lösen. Und dann können wir weiter gucken, was man damit dann irgendwie so macht. Ja, das waren die spannenden Themen von heute, die man auch mal eben abhandeln konnte. Und damit wünsche ich noch einen schönen Resttag. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.